Bugün bir anlatıdan bahsedelim. İtişen. Zor. Hallo, Sister ist mein Name. Ich bin dieses Jahr bei der Arztin auf dieser Station und würde gerne das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, guten Abend, Frau Doktor. Aber natürlich, Sie machen einen sehr freundlichen Eindruck. Ich denke, das wird gut. Ja, bitteschön, ich bin extra jetzt gekommen. Danke, ich freue mich. Bevor wir über Ihre Beschwerden erzählen, anfangen, würde ich gerne ein paar allgemeine Fragen stellen. Wie heißen Sie? Mein Name ist Martin. Martin? Husedom. Martin, M-A-R-T-I-N. Das ist der Vorname, ja, Martin. Können Sie bitte Nachnamen Husedom. Das ist H wie Heinrich. Ablan gelmeye karar verdi. U wie Ute. S wie Siegfried. E wie Emil. D wie Dora. O wie Otto. Und M wie Martin. Husedom. Husedom. Okay, Herr Husedom. Wie alt sind Sie? Ich bin 47 Jahre alt. 47 Jahre alt. Könnten Sie mir bitte verraten, wie groß Sie sind und wie viel Sie wiegen? Oh, Sie wollen aber viele Sachen wissen, Frau Doktor. Ich bin 1 Meter, ich glaube, 75. 75? Und mein Gewicht ist ein bisschen viel, das sind 93 Kilo. 93 Kilo. Ja. Herr Hüsedon, wann sind Sie genau geboren? Am 3.6.74. 3.6.74. So, Herr Hüsedon, was für Sie uns, was kann ich für Sie tun? Ah, Frau Doktor, ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt. Ich habe seit heute Mittag auf der linken Seite ein starkes Stechen. Ich bekomme keine Luft. Und das macht mir große Angst. Seit wie vielen Tagen, haben Sie gesagt? Das ist seit heute Mittag. Heute Mittag. Ja, ja. Heute. Aber ich habe das schon in den letzten Monaten immer wieder gehabt. Und aber heute war es sehr, sehr schlimm. Und auch jetzt, wenn ich versuche, tief einzuatmen, dann sticht es und dann strahlt es hier nach vorne aus. Und ich glaube, ich habe Angst, dass es ein Herzinfarkt ist. Deswegen bitte, bitte schauen Sie nach. Okay, können wir kurz unterbrechen und ich möchte gerne Sie an den Monitor anschließen. Ja, bitte gerne, sofort. Gerne, ja. Ja. Mhm. Dann können wir, dadurch können wir Ihre Vitalzeichen überprüfen. Okay, glauben Sie, dass es ein Herzinfarkt ist, Frau Doktor? Müssen wir was tun? Muss ich operiert werden? Nein, das ist sehr früh, alles zu sagen. Lassen wir uns zuerst alles zu kontrollieren, okay? Meinen Sie, das ist kein Herzinfarkt? Ich meine nicht so. Ich muss Sie zuerst untersuchen. Okay, so, ja. Dann kann ich Ihnen etwas sagen, okay? Dann machen Sie bitte schnell. Ja, ich habe Angst, dass es ein Herzinfarkt ist. Wissen Sie, mein Onkel hat letztes Jahr einen Herzinfarkt gehabt und ist kurze Zeit danach verstorben. Und auch bei uns in der Familie gibt es einige, die Herzinfarkte hatten. Und bei denen hat es alles so angefangen. Ne? Deswegen, ja, okay, wir gucken mal. Wir gucken ich, mal. Ich werde zuerst Ihr Blutdruck messen. Okay. Dann Ihr Herzfrequenz überprüfen. Und ja. Sauerstoff im Blut messen. Bitte, ja, gerne. Hm? Mein Hausarzt sagt immer, das ist nicht das Herz, aber heute ist es echt anders. Also heute ist anders als vorher. Okay, okay. Machen Sie sich weiter. Okay. Herr Husedom, ich habe Ihre Vitalzeichen überprüft. Mhm. Ihr Blutdruck ist in normale Grenzen. Wie hoch ist der? Was haben Sie gemessen, Frau Doktor? Ja, 140 zu 90. Ist das nicht hoch, 140? Muss Nein, das nicht es ist grenzwertig. Grenzwertig, aber es ist nicht hoch. Okay. Ich dachte, ab 120 ist alles hoch, habe ich gedacht. Ah, okay. Sie sagen, das ist normal? Ja, das ist normal. Wir können gerade sagen, dass das normal ist. Okay. Ihr Herzfrequenz ist ein bisschen hoch. Das ist 100. Oh ja, oh. Das ist, das, hoch, ist, ja. Das ist nicht so hoch. Das ist nicht so hoch. Sie sind ein bisschen aufgeregt. Das kann normal sein. Ich würde etwas so sagen. Und Ihre Sauerstoff im Blut. Das ist 94. Wenn ich Ihnen ein bisschen Sauerstoff gebe, das kann Sie erreichen. Oh ja, bitte. Wenn es gut tut, gerne. Ja, ja. Ja, es tut gut. Wie fühlen Sie sich jetzt? Ja, noch nichts. Im Moment ist alles gleich, aber ich hoffe, dass der Sauerstoff jetzt mir gut tut. Okay. Wir können dann weiter. Gefragt ist, Frau Doktor. Wir können jetzt Schritt für Schritt weitergehen und wenn Sie wieder schlecht fühlen, okay. Wenn Sie sich wieder schlecht fühlen, sagen Sie mir bitte Bescheid, dann wir können wieder unterbrechen. Aber wir müssen diese Gespräche zu Ende führen, okay? Ja, okay. Ich werde aber bitte sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie etwas Schlechtes fühlen, okay? Okay, vielen Dank. Okay. Ja, Sie haben gesagt, dass Sie haben solche Beschwerden erlebt. Wann oder und wie oft? Also das habe ich in den letzten 3-4 Jahren immer wieder gehabt, aber so stark wie heute waren sie noch nie. Und das ging immer nach 1-2 Tagen wieder vorbei. Und mein Hausarzt hat auch gesagt, das EKG war immer in Ordnung. Einmal hat er mich sogar ins Krankenhaus geschickt, aber da kam auch nichts raus. Aber heute ist es anders. Heute habe ich echt Angst, dass es vielleicht am Herzen ist. Können Sie mir bitte sagen, wie stark Ihre Schmerzen sind auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wo bei 1 der Leitung 10 sehr stark ist? Also ich würde schon sagen, so bei 7. Ja, wenn ich versuche einzuatmen, dann sticht es wie ein Messer rein. Das geht bis in die Tiefe, das strahlt hier vorne aus, ich kann nicht mehr atmen. Das fühlt sich ganz, ganz schlimm an. Gibt es eine Verbindung mit der Bewegung? Ja, wenn ich versuche, meinen Arm zu heben, so nach hinten, dann merke ich, dass das zieht dann auch. Das ist richtig, aber dann kann ich auch schlecht laufen, weil ich dann nicht mehr richtig atmen kann. Und, gibt es auch eine Verbindung mit körperlicher Belastung? Wie meinen Sie körperliche Belastung? Zum Beispiel, wenn Sie die Treppe steigen oder lange Strecke laufen, hatten Sie auch früher ähnliche Schmerzen? Ja, also ich merke schon, wenn ich mich körperlich anstrenge, wie Sie sagen, etwas Treppen steige, dann wird die Luft natürlich knapp. Ich kann dann schlecht durchatmen, muss ein bisschen Pause machen, aber danach geht es wieder. Aber das ist mehr. Ich kann nicht richtig durchatmen, ne? Und dann wird es sehr eng auf der Brust. Ja, es ist wie Atemnot. Ja, genau. Aha. Wie viele Stufen können Sie steigen, ohne Atemnot zu bekommen? Ja, das habe ich jetzt nicht gezählt, aber so ein halbes Stockwerk geht, aber danach ist schwierig. Aber das habe ich erst jetzt seit 3-4 Tagen. Davor war alles in Ordnung, da habe ich gar nichts gehabt. Seit 3-4 Tagen. Ja, also diese Luftnot habe ich. Aber heute ist schlimmer geworden. Und auch die Schmerzen sind heute ganz schlimm geworden. Können Sie flach liegen? In der Nacht können Sie flach liegen? Ja. Aber wenn ich mich drehe, dann kommen wieder die Schmerzen. Das Sie können flach liegen. Ja. Brauchen Sie Kissen? Ja, mit Kissen ist es angenehmer. Ja, das stimmt. Ja, ich habe so ein Kissen unter meinen Rücken gelegt. Dann wird es etwas angenehmer. Wie viele Kissen benötigen Sie in der Nacht? Also ich habe ein Kissen und ich nehme noch ein zweites Kissen dazu. Haben Sie in der Nacht Luftnot? Also heute Nacht hatte ich das Gefühl, dass die Luft etwas knapp wird. Ich habe mich aufgesetzt Und nach wenigen Minuten war das wieder besser, aber ansonsten habe ich geschlafen, ja. Okay, sind Sie deswegen aufgewacht? Ich meine, ja, ich war wach und habe gemerkt, dass ich etwas schlecht Luft bekomme. Aha. Und ich habe dann versucht, ruhig zu atmen und dann war es auch wieder besser. Hatten Sie gleichzeitig Herzrasen? Ich glaube, ja. Ich habe jetzt den Puls nicht gemessen, aber ich habe gemerkt, dass hier auf der Brust, es zittert so ein bisschen, ja. Mhm. Wissen Sie, Frau Doktor, ich habe noch zwei Kinder. Ich möchte nicht sterben, Frau Doktor. Ja, meine Kinder sind noch jung und ich habe Angst, dass es ein Herzinfarkt ist. Ja, ich verstehe Ihre Sorge. Ich verstehe, aber das ist sehr früh, etwas zu sagen. Okay, bitte ein bisschen Geduld, 10 Minuten Geduld, okay? Ja. Aber Sie schauen gleich nach, ja? Ja, ja, ja. Mhm. Haben Sie seit 3-4 Tagen etwas ausprobiert, um diese Schmerzen zu lindern? Ja, also ich mag keine Tabletten, wissen Sie? Und deswegen habe ich nichts genommen. Heute Mittag habe ich eine kleine Paracetamol genommen. Dann ist es auch ein bisschen besser geworden, aber eigentlich habe ich keine Tabletten genommen, nein. Mhm. Sie haben mir gesagt, dass Sie waren bei Ihrem Hausarzt wegen dieser Schmerzen. Ja. Wegen Schmerzen. Waren Sie schon einmal noch bei anderem Arzt, bei Kardiologen? Ja, da war ich mal vor 6 Jahren, glaube ich. Mhm. Da habe ich einen Herzultraschall bekommen. Mhm. Damals gesagt, das ist alles in Ordnung. Vor 6 Jahren. Aber das war vor 6 Jahren, ja. Mhm. Aber damals hatten Sie auch ähnliche Beschwerden. Ja, aber nicht so schlimm. Heute nicht ist es so schlimm. Ja. Mhm. Okay. Ja, leiden Sie an chronischen Erkrankungen, Herr Husedom? Wie meinen Sie an chronischen Erkrankungen? Wie arterielle Hypertonie, Blutzucker. Bisher hat mein Hausarzt immer gesagt, das ist alles in Ordnung. Mein Blutdruck, ich habe Blutzucker, das Cholesterin ist wohl auch in Ordnung. Er hat immer meine Laborwerte untersucht. Mhm. Also bisher jetzt glücklicherweise keine Erkrankungen. Keine Erkrankungen. Nein. Aber meine Eltern, die hatten, mein Vater hatte hohen Blutdruck und meine Mutter hatte hohes Cholesterin. Und deswegen habe ich immer Angst, dass ich das auch bekomme. Leben Ihre Eltern noch? Ja, sie sind aber schon sehr alt. Ja, und werden gepflegt von meiner Schwester. Sie haben auch eine Schwester. Ist sie gesund? Meine Schwester ist gesund, ja. Haben Sie noch andere Geschwister? Nein. Okay. Haben Sie Husten? Husten? Ja, Husten. Nein, an sich nicht. Ich habe ja vor einem halben Jahr eine Covid-Infektion gehabt. Vor einem halben Jahr, genau. Und da habe ich eine Woche eine sehr schlimme Phase gehabt mit Fieber, mit Husten und so weiter. Und ich habe danach 3-4 Monate immer wieder Husten gehabt. Aber das ist jetzt besser geworden. Jetzt habe ich keinen Husten, nein. Ja, okay. Wurden Sie schon einmal stationär behandelt, außer Corona oder? Ja, ich war vor 8 Jahren, habe ich einen Leistenbruch gehabt auf der rechten Seite. Und das hat man operiert. Mhm. Aber das war gut verlaufen. Genau, bei dem habe ich auch keine Probleme. Ohne Komplikation wurden Sie entlassen, okay. Ja, genau. Okay. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Nein. Nein, keine Medikamente. Ich will keine Medikamente. Ich mag keine Medikamente. Okay. Aber mein Hausarzt hat gesagt, ich soll zum Urologen gehen, weil ich jetzt in das Alter für Männer komme. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, aber ich muss auch manchmal nachts zum Wasserlassen aufstehen. Das war früher nicht der Fall. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich öfters mal Wasser lassen muss. Und mein Hausarzt... Wie viel Mal am Tag? Ja, manchmal 4-5 Mal in der Nacht, einmal oder zweimal. Und mein Hausarzt hat gemeint, ich muss zum Urologen, aber da möchte ich auch nicht gerne hin. Aber Medikamente habe ich nicht. Keine Medikamente. Ist es Ihnen aufgefallen, dass Sie dicke Beine haben? Beine? Nein, nein, nein. Die sind schlank. Da habe ich jetzt glücklicherweise keine Ödeme. Keine dicke Beine. Ja. Sie haben mir gesagt, nein, Sie haben keine Husten. Okay. Nein, Husten habe ich nicht, Frau Doktor. Nein. Nur Atemnot haben Sie und stehende Atemnot beim Einatmen. Wenn ich einatme, genau, und wie Sie schon sagten, wenn ich körperliche Anstrengungen mache, also Treppen steige oder irgendetwas trage, zum Beispiel zum Auto, eine Kiste oder so, dann merke ich das ja. Medikamente. Sind Sie, Herr Husedon, sind Sie geimpft gegen Corona? Also ich hatte eine Impfung und dann hatte ich einen Termin für die zweite Impfung und dann bin ich krank geworden. Und mein Hausarzt hat gesagt, wir warten ein halbes Jahr und machen dann eine zweite Impfung oder eine dritte. Und da habe ich jetzt nächste Woche einen Termin. Okay, für die zweite Impfung haben Sie Termin, okay. Genau, für die zweite Impfung, genau. Waren Sie schon einmal waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein, jetzt in letzter Zeit nicht. Ich war beruflich, wissen Sie, ich bin Journalist. Ich war vor 15 Jahren in Asien und als Journalist tätig. Aber seitdem war ich jetzt nicht im Ausland. Ich habe auch so ein bisschen Angst vor dem Fliegen, weil auf dem Rückflug hatten wir einen technischen Defekt beim Flugzeug und der musste notlanden. Und das war dann schwierig. Und seitdem habe ich ein bisschen Flugangst. Gehe denn deswegen nicht ins Ausland. Können Sie ins Ausland reisen? Nein, mache ich nicht mehr. Aber ich habe große Angst vor Flugzeugen, vor Fliegen. Okay. Vor wie vielen Jahren ist das passiert? Ja, das war vor ungefähr 15 Jahren. Haben Sie immer noch Angst, aber? Sie haben ja, immer noch vor dem Fliegen. Ich traue mich immer noch nicht zu fliegen, nein. Haben Sie Nachtschweiß, Schüttelfrost? Nein. Nein. Habe ich nicht, aber ich merke, wenn die Schmerzen zunehmen, dann habe ich an den Fingerspitzen so ein Kribbeln. Und ich merke auch, wie ich so einen trockenen Mund bekomme und so ein Kribbeln im Mundbereich. Und das macht mir auch Angst. Dann denke ich mir, ist es wieder ein Herzinfarkt oder ist es ein Schlaganfall? Dass Ihre Fingerspitze bläulich sind? Nein, bläulich nicht, aber das Kribbeln ist ganz schlimm. Nur Kribbelgefühl. Ja. Im Mund und am Fingerspitzen. Ja. Wie ist Ihr Appetit? Also mein Appetit ist gut. Ich gerne. Appetit habe ich kein Problem. Haben Sie in letzter Zeit abgenommen oder zugenommen? Ich habe ein bisschen zugenommen, ehrlich gesagt, aber nicht viel. 2 Kilo. Seit wann? Oder in welchem Zeitraum? Ich glaube, letztes Jahr war ich 2 Kilo weniger. Können Sie einfach durchschlafen oder einschlafen? Haben Sie Schlafprobleme? An sich nicht. Manchmal ja, wenn ich so ein bisschen Stress habe und so weiter oder viel arbeite, dann merke ich, dass das mit dem Einschlafen etwas schwierig ist. Aber jetzt in letzter Zeit war alles gut. Nehmen Sie jetzt was dagegen ein? Nein. Ich trinke manchmal einen türkischen Schwarztee, dann reicht mir. Nur weil Sie Stress haben? Ja. Okay. Was denken Sie, Frau Doktor? Ist es ein Herzinfarkt? Oh, jetzt sticht es wieder. Oh, wenn ich so einatme, dann kommt das Stechen, das zieht hier rüber und das ist so ein großer Druck. Oh, Frau Doktor. Haben Sie gerade viel Schmerzen? Ja, also das Wind im Moment, das nimmt wieder zu. Und ich kriege schlecht Luft, ganz schlecht. Okay, gerade sehe ich am Monitor, dass Ihre Vitalzeichen in Ordnung sind. Ja? Oh, ja. Moment habe ich. Ich werde in 10 Minuten körperlich untersuchen und Ihre Lunge abhören. Okay? Ja, bitte, ja. Oh, okay. Ja. Wo genau sind Ihre Schmerzen? Hier unterhalb der Rippen, links hier unterhalb der Rippen. Das kommt aber, ich merke, unterhalb vom Schulterblatt, von hinten kommt es, strahlt nach vorne aus und dann sticht es so richtig rein. Und dann verteilt sich das hier auf der Brust, ganz weit. Und wenn ich einatme, dann ich kann nicht richtig tief atmen. Fühlen Sie die Schmerzen von innen des Brustkorbs oder von außen? Das kann ich nicht sagen. Also das ist überall tut es weh, das sticht ein Messer. Ein Messer. Okay. Wie sieht es aus mit Ihrem Wasserlassenstuhlgang? Haben Sie Probleme? Nein, hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass mit dem Wasserlassen, dass es jetzt ein bisschen schwierig wird, aber Schmerzen beim Wasserlassen. Ansonsten war es Durchfall. Haben Sie Sodbrennen? Sodbrennen habe ich nur, wenn ich was Scharfes esse, aber ansonsten nicht. Ich benötige noch ein paar Informationen. Noch mehr, Frau Doktor. Ach Gott, ich dachte, Sie sind schon fertig, Frau Doktor. Wie viel wollen Sie mich? Herr Doktor, Sie fragen ja die ganze Zeit. Ja, ich benötige nur 5 Minuten. Wir sind gleich fertig. Okay. Oh. Diese Informationen sind wichtig, deswegen muss ich so anders. Sie, die Schmerzen nehmen zu und Sie fragen mich hier die ganze Zeit. Ja, ich beeile mich. Ach, haben Sie Allergien? Haben Sie Allergie? Ich leide an Pollenallergie. Ich habe Allergie gegen Erdnüsse. Und dann habe ich auch gegen Obst, verschiedene Obstsorten auch Allergien, wie Apfel, Erdbeeren und Kiwi. Wie äußert sich diese Allergie? Ich kriege einen dicken Hals, ich bekomme schlecht Luft. Kribbelt im Mundbereich und auf Äpfel hatte ich auch schon mal so eine ganz dicke Lippe. Und okay. Haben Sie Unverträglichkeiten? Nein. Okay, ich benötige noch ein paar Info über Gewohnheiten. Rauchen Sie? Nein, ich rauche nicht, nein. Keine Rauchen. Und Alkohol trinke ich auch nicht. Auch nicht. Nein. Das ist, Herr Husedom, eine Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit den Drogen? Mit Drogen? Ach Gott. Ja. Drogen, Frau Doktor, was glauben Sie? Nein, um Gottes Willen, nein. Okay. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet. Verheiratet? Haben Sie Kinder? Ich habe 2 Kinder. Sind Sie gesund? Ja. Sie haben mir gesagt, dass Sie Journalistin sind. Arbeiten Sie immer noch aktiv? Also ich arbeite aber nicht mal als Journalist, sondern ich bin in einer Schule tätig. Ich bin dort Sozialberater. Sozialberater, ja. Haben Sie Stress am Arbeitsplatz? Ja, immer natürlich, wenn man mit Kindern arbeitet. Mhm. Die sind schon sehr anstrengend. Haben Sie andere Stressfaktoren, die Sie belasten können? Auch wie meinen Sie das? Also wir haben jetzt ein Haus gekauft. Ich versuche das Haus zu sanieren und zu renovieren. Das ist natürlich auch schon sehr stressig. Das ist auch eine schwere körperliche Arbeit. Ja, das ist eine halbe Baustelle im Moment. Können Sie diese Baustelle selbst erledigen? Ja, ich versuche vieles noch alleine zu machen, ja. Mhm. Wie sind Sie, Herr Frau Doktor, das ist alles sehr teuer geworden, ja. Im Vergleich zu letztes Jahr, das Haus war jetzt teuer, die ganzen Materialien sind viel teurer geworden, deswegen auch die ganzen Facharbeiter für die Baustelle. Ja, deswegen können Sie diese Dinge selbst tragen? Ja. Ja. Mit der körperlichen Belastung. Dann haben Sie Schmerzen bei diesen Aktivitäten? Also jetzt bis vor einer Woche ging das ganz gut. Mhm. Jetzt natürlich nicht. Alles weh, ja. Ja, Herr Husedon, ich bin fertig mit meiner Frage. Oh, endlich, Frau Doktor, endlich. Ja, bitte unterbrechen Sie. Ja, sehr Dank. Haben Sie noch Fragen an mich? Nein, ich habe Angst. Bitte schauen Sie, ist es ein Herzinfarkt? Ich dachte, beim Herzinfarkt macht man alles sehr schnell. Sie machen alles sehr langsam, Frau Doktor, und Fragen und Fragen und Fragen. Ja, bei der Herzinfarkt, wir sehen zum Beispiel Bluthochdruck oder viele Tachykardie, Herzrasen. Okay, ich habe bei Ihnen diese Zeichen nicht gesehen. Ach so, das heißt, wir haben Zeit und ich muss. Schmerzen, Frau Doktor. Warum habe ich so viel? Warum bekomme ich keine Luft? Warum habe ich so starke Schmerzen? Ja, ich werde jetzt Ihnen Blut abnehmen und bei dieser Blutuntersuchung können wir Herzinfarkt ausschließen. Okay? Ach, dann machen Sie schnell bitte. Ja, bitte, danke. Ja, ja. Okay. Dann nehmen Sie Platz bitte in Wartezimmer. Ich komme in 2-3 Minuten, okay? Soll ich jetzt vom Monitor weg oder soll ich hier erstmal liegen bleiben? Okay, Entschuldigung, Sie können liegen bleiben. Ich komme. Dann ja. Wir können mit der körperlichen Untersuchung anfangen. Okay, danke schön, Frau Doktor. Vielen Dank. Okay. Ja. Kusura bakmayın, biraz sıkıştırdık sizi. Yok, güzel oldu. Aber das ist wirklich ein Patient bei mir aus der Praxis, genau so. Ne çıktı sonunda acaba? Ein türkischer Patient. Ha. Okay, Sie sind die Ärzte, Sie müssen jetzt herausfinden, was es ist. Sie machen jetzt die Übergabe an den Oberarzt und dann sagen Sie Ihre Bedarfsdiagnose und dann Ihre Differentialdiagnose. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich habe eben gerade eine Patientin mit Verdacht auf Herz-Myokardinfarkt angenommen. Kann ich diesen Patienten Ihnen vorstellen? Okay, hat er einen Myokardinfarkt oder ist es eine instabile AP oder sind es linksthorakale Schmerzen? Das ist linksthorakale Schmerzen. Okay. Gut. Dann erzählen Sie mal, Frau Doktor, bitte schön. Ja, danke. Martin Husedom ist ein 47-jähriger Patientin, der sich bei uns heute Mittag aufgetretenen auf der linken Seite bestehenden Brustschmerzen, Angina pectoris mit Dyspne vorgestellt hat. Der Patient berichtet, dass er seit 4-5 Tagen diese Schmerzen bei körperlicher Belastung hat. Er bewertet seine Schmerzen mit 7 auf der Schmerzskala. İHABE den pasiyentin anden monitör angeşlosun zayine vital parametre sind in norm bereich. Welche Schmerzen, welche Art von Schmerzen sind das? Ja, der Patient berichtet, dass die sind stehende Schmerzen, stehende link thorakalis Schmerzen beim Einatmen. Ah, okay. Die Fragen nach Husten und Hämoptysie würde verneint. Hüstenhämoptysie und Ödem an den Beinen wurden verneint. Okay. Berichtet aber ein-, zweimal Nocturi und nocturnal Dyspne haben. Benötigt zwei Kissen in der Nacht zum Schlafen. Dauerhaft immer oder jetzt akut in dieser Situation mit diesen Kissen? Ich glaube, ihr habt das nicht so deutlich gefragt. Seit drei Tagen die Kissen, vorher nicht. Ah, okay, seit drei, vier Tagen, okay. Okay. Außerdem hat der Patient berichtet, dass er er nur halbe Stockwerk steigen ohne Atemnot zu bekommen. Nachtschweißschüttelfrost wurden verneint. Er hat keinen Appetit, keine Inappetenz und er hat berichtet, dass er im letzten Jahr 2 Kilo zugenommen hat. Der Patient hat außerdem gesagt, dass er manchmal oder wenn er Stress hat, Kribbel im Mund bereits und am Fingerspitzen hat, aber Zyanose wurde verneint. Zyanose im Mund und am Fingerspitzen wurde verneint. Hat er Fieber? Entschuldigung, ich habe Fieber. Fieber? Oh. Ich glaube, ich habe ja Fieber leider nicht gefragt, aber ich kann bei der körperlichen Untersuchung nachholen. Entschuldigung, okay. Ja. Also der Patient hat kein Fieber. Ja, der Patient hat kein Fieber. Okay. Als Vorerkrankungen, der Patient hat keine chronische Erkrankungen. Vor einem halben Jahr hat er Corona erlitten. Der eine Woche dauert. Nach dieser Infektion sein Atem, sein Dyspne 6-7 Monate dauert. Das heißt, diese Reizhusten und Dyspne hätten 3 Monate angehalten. Hätten angehalten. Mhm. Ja, und hat er immer noch Reizhusten? Nein. Immer noch? Jetzt nicht mehr, okay. Er wurde vor 8 Jahren an Leistenbruch operiert. Die Operation ist komplikationslos verlaufen. Der Patient erwähnt, ab und zu Einschlafproblem zu haben, aber nimmt dagegen nichts ein. Außerdem nimmt der Patient keine Medikamente, außer Paracetamol bei Bedarf. Der Patient berichtet, dass sie ähnliche Probleme vor 6 Jahren auch gehabt. Damals wurde Echokardiographie bei ihm durchgeführt. aber nichts wurde diagnostiziert. Mhm. Also es wurde keine KHK diagnostiziert. Oder es gab keine Auffälligkeiten. Okay, also es war unauffällig. Es war unauffällig. Mhm. Als Allergien besteht bei den Patienten Pollenallergie, Erdnüsse, Obst, Erdbeere und Kiwi Allergie. Mhm. Die Allergie äußert sich mit Dyspnoe und Ödeme. Mhm. Und Stridor. Ah, Stridor. Okay. Rauchen. Der Patient ist kein Raucher. Er trinkt keinen Alkohol und er hat keinen Kontakt mit den Drogen. Er hat nur eine Corona-Impfung bekommen. Die zweite Impfung ist schon geplant. Die Auslandsreise wurde in letzten Jahr wurde verneint. Muss ich das diese zum Beispiel diese Information über vor 15 Jahren in Asien Flug gelandet, sind diese wichtig oder soll ich die alle der Patient gesagt hat übermitteln? Also normalerweise im Krankenhaus brauchen Sie das jetzt nicht, aber jetzt bei der Prüfung können Sie sagen, in der Vorgeschichte hatte er vor 15 Jahren einen Flugzeugsturz oder Absturz. Und seitdem hat er Flugangst. Flugangst, okay. Der Patient ist Journalist vom Beruf. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er arbeitet gerade nicht als Journalist, er ist Sozialberater. Die Stressfaktoren wurde gefragt und er hat geantwortet, dass er wegen finanziellen Problemen hat er Stress. Mhm. Er hat gesagt, dass bis vor einer Woche konnte er Bauarbeit seines Hauses selbst machen, selbst erledigen. Selbst erledigen, genau, sehr gut. Bei der Familienanamnese ist es erwähnt, dass sein Vater arterielle Hypertonie und seine Mutter Hypercholesterolämie hat. Er hat eine Schwester und die Schwester ist gesund. Okay, vielen Dank. Das war sehr gut, Frau Doktor. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose oder Ihre Arbeitsdiagnose? Ja, meine Verdachtsdiagnose, bei der Monitor EKG habe ich keine war unauffällig, aber muss ich zuerst eine, wie sagt man auf Deutsch, volle EKG. Also EKG meinen Sie? Ja, EKG in alle Derivate. 12-Kanal-EKG. Ja, 12-Kanal-EKG durchführen. Mhm. SNF-EKG durchführen. Danach möchte ich den Patienten körperliche Untersuchung und die Lungen abhören. Bei stehenden Schmerzen an der linken Seite möchte ich die Lungen abhören, Pleuritis auszuschließen. Welche Laborparameter untersuchen Sie, um einen Herzinfarkt auszuschließen? Ja, ich muss unbedingt Herzenzyme bestimmen. Herzenzyme Troponin, Jack CKMB, ProBNP und Troponin, LDH. Aber Troponin am ersten Stunde und im ersten Stunde und Und dann im Verlauf nochmal kontrollieren. Okay. Ja. Mhm. Ja gut, aber Sie haben immer noch nicht gesagt, was Ihre Verdachtsdiagnose ist. Meine Verdachtsdiagnose. So wie Sie das schildern, hat der Patient zwei Erkrankungen. Ja, früher hatte er auch ähnliche Symptome und nichts wurde diagnostiziert. Was heißt nichts? Was meinen Sie? Hatte er ähnliche Symptome und was Ihre Verdachtsdiagnose ist, Frau Doktor. Sie haben den Patienten untersucht, Sie haben jetzt einige Symptome beschrieben. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Meine Verdachtsdiagnose ist Panikattack. Aber ich kann, das ist eine Ausschussdiagnose. Deswegen muss ich zuerst Herzinfarkt, Pneumonie, Pleuritis, Perikarditis mit dieser Schmerzen ausschließen. Alles Differentialdiagnosen. Mhm. Ich möchte von Ihnen eine Verdachtsdiagnose. Was ist Ihr Verdacht? Sie haben eine schon genannt, eine Panikattacke. Okay, aber die Schmerzen erklären sich ja dadurch ja nicht. Was sind die Schmerzen? Akut Koronarsyndrom, meine Verdachtsdiagnose. Okay, stopp. Das heißt, Ihre Verdachtsdiagnose ist akutes Koronarsyndrom. Mhm. Okay, das heißt, Sie machen dahingehend Untersuchungen, haben Sie schon gesagt, Sie machen ein EKG, Vitalparameter, Laborwerte, Troponin und so weiter, weil Sie einen Herzinfarkt ausschließen möchten. Denken Sie, dass es ein akutes Koronarsyndrom ist. Kann man machen. Sehr gut. Okay. Das ist jetzt Ihre Arbeitsdiagnose oder auch Verdachtsdiagnose. Damit arbeiten Sie. Sehr gut. Und jetzt kommen die Differentialdiagnosen. Das heißt, woran muss man noch denken? Was kann es denn noch sein? Welche Erkrankungen können natürlich noch sein? Das sind die Differentialdiagnosen. Und da haben Sie mir jetzt einige aufgezählt. Dann sagen Sie mir nochmal, was sind Ihre Differentialdiagnosen? Ja, als Differentialdiagnose kommen Pneumonie. Pneumonie, jawohl. Ja, Pleuritis. Pleuritis, okay. Perikarditis. Perikarditis, okay. Mhm. Was noch? Spannung. Bitte? Muskelspannung. Muskelverspannung, okay. Wie nennt man das? Muskelverspannungen, wie nennt man das da im Thoraxbereich? Mhm. Vorhin kam ein kleiner Hinweis, kleine Notiz, haben Sie gesehen? Ja, BWS. Also ein BWS-Syndrom, jawohl. BWS-Syndrom. Wie nennt man das, wenn die Schmerzen ausstrahlen nach vorne und zwischen den Rippen schmerzen? Wie heißt dieses Syndrom oder diese Erkrankung? Interkostal. Interkostalneuralgie. Das ist die Reizung der Nerven, die von der Wirbelsäule kommen, unterhalb der Rippen nach vorne ziehen. Im Rahmen eines BWS-Syndroms, das heißt Verspannungen der Rückenmuskulatur, können die Rippennerven reizen und dementsprechend auch solche Schmerzen verursachen. Also wir sprechen von einer Interkostalneuralgie. Das macht gerne solche stechenden Schmerzen, insbesondere bei Bewegung des Thorax, beim Ein- und Ausatmen, beim Bewegen, beim Armbewegen. Alles, womit man die Muskulatur bewegt, führt zu einer Reizung. Also ein BWS-Syndrom oder eine Interkostalneuralgie. Okay, was gibt es noch? Differentialdiagnosen? Sie haben gesagt, Panikattacke. Mhm. Sie haben von der Flugangst berichtet, also passt das. Angststörung. Mhm. Ist, und warum hat er dieses Kribbeln im Mund, diese Trockene und dieses Kribbeln in den Fingern? Woher kommt das? Ja, Panikattacke. Adrenalin. Panikattacke, wie nennt man das noch? Hyperventilation. Durch die Angst können natürlich ein Hyperventilationssyndrom auftreten. Das kann bis zu Hyperventilationstetanie führen, dass die Hände krämpfen, die Füße krämpfen. Und es kann bis hin zu Bewusstlosigkeit führen, dass die pat hinfallen. Wegen Alkalose. Zum Beispiel. Weil das CO2 stark ausgeatmet wird, natürlich. Aber das kommt meistens durch Angst- und Panikstörung. Hm? Okay, ich glaube, das reicht, oder? Vielen Dank, das war sehr gut. Ich habe Sie heute ein bisschen in die Enge getrieben, aber Sie waren gut, sehr gut. Aber ich habe wirklich so einen Patienten, der mich heute, glaube ich, schon 3-mal angerufen hat, weil er unbedingt untersucht werden wollte. Ja, das ist der Patient. Wir können vielleicht jetzt auch, sollen wir auch noch Aufnahme machen oder nicht, aber ich glaube, wir können aufhören. Das ist ein Patient, der hat wirklich eine Angststörung, der bekommt immer wieder Panikattacken. Und das hat er wirklich seit dem Flugzeugabsturz. War in Aserbaidschan, glaube ich. Und auf dem Rückflug ist sein Flugzeug abgestürzt, wirklich in den Flughafen. Wir hatten Glück, dass das Flugzeug nicht explodiert ist und dass die gerettet werden konnten. Und seitdem hat er wahnsinnige Panikstörungen, Angststörungen. Und jedes Mal, wenn irgendwo eine Muskelverspannung ist im Nacken, Rückenbereich, denkt er, er hat sofort einen Herzinfarkt. Herzinfarkt. Und das ist ja eigentlich ganz typisch, dieses Stechen beim Ein- und Ausatmen, das bei Bewegung und er hat zudem ja eine schwere körperliche Arbeit auf der Baustelle. Mhm. Heißt, das kommt noch hinzu. Somit ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es ein BWS-Syndrom ist oder eine Interkostalneuralgie. Und er hat ja auch keine Medikamente genommen. Das heißt, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn er zu Hause Ibuprofen oder Paracetamol genommen hätte. Mhm. Von daher denke ich, dass also meine Verdachtsdiagnose wäre eine BWS-Syndrom und Interkostalneuralgie. Aber natürlich muss man ein akutes Koronarsyndrom bei solchen Patienten auch immer dran denken und ausschließen. Das ist richtig, ja. Aber schwierige Patienten.